Mein Name ist Paul Cox. Mr. Wollins. Mr. Wollings. Was ist denn, Mrs. Chatterley? Kommen Sie! Sehen Sie doch! Dort! Mr. Wollings! Tot! Mord! Mord! Mord, schrien die Leute. Mord, und wie Mord, sie schrien. Mord, Mord, und zwar, weil da ein Toter vornübergebeugt auf seinem Schreibtisch lag, ein Messer im Rücken. Und wenn ich Ihnen jetzt verrate, dass das mein Messer war, dann werden Sie bestimmt glauben, ich hätte den Kerl umgebracht, nicht? Na, sehen Sie. Nein, meine Situation war keineswegs angenehm. Da stand ich unter der Dusche im Badezimmer eines gewissen Herbert Wallings. Und eben dieser Herbert Wallings lag tot nebenan auf seinem Schreibtisch und dazu die Leute im Zimmer, die Zeter und Mordio schrien. Mr. Peacock Wallings Zimmernachbar ging schließlich ans Telefon und verständigte die Polizei. Wenn der geahnt hätte, dass ich keine 5 Meter von ihm entfernt stand, unter der Dusche des Toten. Natürlich war die Brause nicht dicht und es tropfte unaufhörlich auf meinen Schädel. Ich überlegte, was ich tun könnte und kam zu dem grandiosen Schluss: Nichts. Zum Fenster konnte ich nicht hinaus, das war vergittert. Die Tür führte direkt ins Mordzimmer und jeden Augenblick musste die Polizei kommen. Ich saß in einer Falle und konnte nur hoffen, dass die Polizei vergessen würde, das Badezimmer zu durchsuchen. Und nun können Sie sich selbst ausrechnen, wie hoch meine Chancen standen. Dann kamen sie auch, die Herren Polizisten, 4 Stück. Und nun ging das Palaver los. Nein. Und ausgerechnet bei mir muss das passieren, wo ich doch so großen Wert auf gute Sitten lege. Oh, Herr Kriminalkommissar. Inspektor, gute Frau. Bitte? Ach so. Ja. Und Mr. Wallings war ein so angenehmer Mieter und ein sehr, sehr bescheidener Mensch. Glauben Sie mir es? Mrs. Chatterway, Sie sehen doch, dass der Inspektor beschäftigt ist. Ich muss doch meine Aussagen machen. Natürlich müssen Sie Ihre Aussagen machen, nur warten Sie bitte einen Augenblick. Doktor, was ist? Da kann ich nicht mehr helfen, Herr Inspektor. Der Tod muss sofort eingetreten sein. Wann? Genau lässt sich das im Augenblick nicht sagen. Innerhalb der letzten 2 Stunden auf alle Fälle. Ich schicke einen Anwalt. Gut, danke, Doktor. Meine Herrschaften, ich werde Sie nachher noch genau vernehmen. Jetzt nur das Allernötigste. Sie sind also Mrs. Henrietta Jetaway, verwitwet. Die Hausbesitzerin? Ja, sehr richtig. Wie viele Zimmer haben Sie vermietet? 2 Appartements, je 2,5 Zimmer. Ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Bad. Aha. Und Sie sind der andere Mieter, Mr. Peacock. Ich bewohne das Nebenappartement. Haben Sie in den letzten... Sind Sie erkältet? Nein, ein chronischer Raucherkater. Haben Sie in den letzten 2 Stunden etwas Auffälliges gesehen oder gehört? Nein, etwas Auffälliges habe ich nicht gehört. Aber? Das Einzige, was ich gehört habe, war sein Radio. Ziemlich laut, aber Wallings hatte sein Radio immer laut eingestellt. Und wann haben Sie das Radio gehört? Um 1 Uhr. Er hatte die Nachrichten eingestellt. Ja, ja, das habe ich auch gehört. Danke, Mrs. Chatterley. Bitte. Mr. Peacock. Mr. Peacock, haben Sie Mr. Wallings gekannt? Natürlich. Wann haben Sie das letzte Mal mit ihm gesprochen? Gestern Abend, glaube ich. Ja, gestern Abend. Aha, danke, Mr. Peacock. Mrs. Chatterley. Ja? Haben Sie etwas Auffälliges bemerkt? Ich habe doch die Leiche entdeckt. Nein, ich meine vorher. Ach so. Nein, ich habe die Treppe geputzt und war mit meiner Arbeit beschäftigt. Hat Mr. Wallings während dieser Zeit vielleicht zufällig einen Besucher empfangen? Ja, drei. Oh. Heute früh, so um 10 Uhr, kam eine Dame. Sie ist ungefähr 20 Minuten bei Mr. Wallings geblieben. Und die anderen Besucher? Ja, und dann kam ein Herr, sicher ein Reisender. Er trug eine Aktenmappe, eine große Aktenmappe. Der ist aber nur ganz kurz geblieben. Wann war das? Er ist ungefähr 1:15 gekommen und 1:02 wieder fortgegangen. 1:02? Woher wissen Sie das so genau? Er hat mich nach der Zeit gefragt. Ah, gut. Und um 1 Uhr hat Wallings sein Radio eingestellt? Jawohl. Das heißt also, Wallings hat noch gelebt, nachdem der Mann mit der Aktenmappe fortgegangen war. Wer war nun der dritte Besucher? Ein unsympathischer Mensch. Wieso? Er trug keine Krawatte. Und Menschen ohne Krawatten sind unsympathisch. Und wann kam er? So ungefähr 1:45. Also kurz bevor Sie die Leiche entdeckt haben? Jawohl. Und wann ist er wieder fortgegangen? Das weiß ich nicht. Ich habe ihn nicht weggehen sehen. Wohin führt diese Tür? Zum Schlafzimmer. Collins, schauen Sie dort nach. Gut, Inspektor. Und das ist das Badezimmer? Jawohl. Kommen Sie, Mrs. Chatterley. Na, viel Besonderes ist hier nicht zu sehen. Die Badewanne, das Waschbecken, seine Zahnbürste und das Rasierzeug. Und das hier? Ach, das ist der Besenschrank. Ja. Und dieser Vorhang hier? Das ist die Dusche. Wer sind Sie? Was machen Sie hier? Ich bin der Milchmann. Ich wollte die leeren Flaschen abholen. Kommen Sie mal raus ins Wohnzimmer. Nach Ihnen, Herr Inspektor. Na los. Das ist doch der Mann ohne Krawatte. Donnerwetter, Inspektor. Das ging ja schnell. Setzen Sie sich hierher. Besten Dank. Aber ich stehe lieber. Wie Sie wollen. Sie haben ja sicher unsere Unterhaltung mit angehört. Oh ja. Haben Sie irgendetwas zu sagen? Es tut mir leid, Herr Inspektor, dass ich Sie enttäuschen muss. Aber ich habe Wallings nicht erstochen. Er war schon tot, als ich kam. Aha, so ist das, ja. Ja, wir müssen da natürlich noch ein paar Punkte klären, was Sie hier suchten, warum Sie Polizei nicht verständigt haben, warum Sie sich versteckt haben und so weiter. Aber eines interessiert mich besonders. Wie sind Sie denn in Wallings Wohnung hereingekommen? Wenn Walling schon tot war, kann er Ihnen doch die Tür nicht geöffnet haben. Sehr einfach, ich bin eingebrochen. Und wie, wenn ich fragen darf? Die Tür ist unbeschädigt, das Schloss ist unbeschädigt. Ja, kommen Sie, ich will es Ihnen zeigen. Da bin ich aber gespannt. Sehen Sie, das hier, das ist der Schlüssel zu meiner eigenen Wohnung. Mal sehen. Ja, nein, von innen fasst er nicht. Komisch. Aber von außen... Ja, sehen Sie, von außen, da passt mein Schlüssel. Von außen kann ich aufschließen. Und natürlich auch wieder zuschließen. Weg ist die Tür. Verdammt noch einmal. Brechen Sie die Tür auf, Collins. Ich habe einen Zweitschlüssel zu der Tür. Geben Sie her. Hier. Los, Collins, kommen Sie. Da rannten sie die Treppe hinunter. Ein Glück, dass ich die Treppe hinaufgerannt war. Ich saß auf dem obersten Treppenabsatz und dachte nach. Ach, übrigens, da fällt mir ein, ich habe Ihnen noch gar nicht gesagt, wer ich bin. Gestatten Sie also, dass ich mich vorstelle? Mein Name ist Cox, Paul Cox, wohnhaft in Hampstead, London, Großbritannien. Beruf? Ja, darüber hat sich mein alter Herr auch schon immer Sorgen gemacht. Ich habe nämlich keine. Verschiedene Beschäftigungen schreibe ich immer in die Formulare. Ich sehe mich ein bisschen in den Auktionssälen um. Kaufe dies, verkaufe das. Im Winter fahre ich meist auf den Kontinent Skifahren. Ja, ich liebe die Berge und die Spielsäle. Im Sommer bricht dann meine Tierliebe durch. Auf den Rennplätzen. Und so manövriere ich mich halt durch die Jahre. Ich bin sicher nicht der Inbegriff dessen, was man ein nützliches Mitglied der menschlichen Gesellschaft nennt, aber wen kümmert das? Mich nicht. Ich hatte eigentlich immer ein friedliches Leben geführt, ohne große Sensationen. Bis dann diese Geschichte mit Wallings passierte. Nicht, dass es schade um Wallings gewesen wäre. Er war ein Lumpenhund gewesen, ein Erpresser und Betrüger. Aber die Polizei hatte offenbar dafür kein Verständnis. Die wollte den Mörder fassen. Mit vollem Recht natürlich. Das Dumme war nur, dass sie mich für den Mörder hielt. Diese tiefen Gedanken brachten mich schließlich zu der Überzeugung, dass ich nicht auf dem obersten Treppenabsatz in Wallings Haus sitzen bleiben durfte. Es musste etwas geschehen, aber etwas sehr Gescheites. Und da fiel mir plötzlich der Besenschrank im Badezimmer ein. Der Inspektor hatte die Tür offen gelassen und so hatte ich einen Blick hineinwerfen können. Drinnen hing so eine komische Bürste, wissen Sie, mit der man den Kamin reinigt. Ich schlich also zurück zur Wohnung. Ich guckte in Wallings Garderobe nach und fand zu meinem Glück, was ich suchte. Einen Zylinder. Ich schmierte mir eine Handvoll Ruß ins Gesicht, schulterte die Kaminbürste, schob den Zylinder ins Genick und schlenderte die Treppe hinunter. An der Haustür stand natürlich ein Polizist. Halt, hier können Sie nicht raus. Oh, warum denn nicht, Sergeant? Wo kommen Sie denn her? Ja, von oben. Wer sind Sie? Der Kaminfeger. Na, das sehe ich. Warum fragen Sie dann? Was haben Sie hier im Haus zu suchen? Ich habe die Kamine gefegt, wenn Sie nichts dagegen haben. Und jetzt möchte ich Mittagspause machen. Sie haben Kamine gefegt? Ja, das ist mein Beruf. Haben Sie irgendetwas Besonderes gesehen? Gesehen? Nein. Na, gut. Sie können gehen. Danke, Sergeant. Empfehlung an die Frau Gemahlin. Hallo, Paul, da bist du ja. Tag, Baby. Wie siehst du denn aus? Dreckig, vermute ich. Wieso verkleidest du dich als Kaminfeger? Bist du verrückt? Du hast Besuch? Ja, Henry ist da. Komm doch rein. Henry. Puh, der schwarze Mann. Tag, Henry. Wie kommst denn du hierher? Och, ich hatte hier in der Gegend zu tun, weißt du? Habe ich dir nicht vor kurzem deutlich gesagt, dass ich auf deine Besuche sehr gern verzichte? Ich wollte nur sehen, wie es euch geht. Es geht uns großartig, danke. Nun wisch dir den Lippenstift ab und verdufte. Sei doch nicht so, Paul. Henry hat nur guten Tag gesagt. Und außerdem muss ich gestehen, hat dein ausgezeichneter Whisky eine große Anziehungskraft auf mich. Was du nicht sagst. Ja, ich sehe, Paul, du bist heute etwas verstimmt. Du hast sicherlich ein unangenehmes Erlebnis gehabt. Das kann ja vorkommen. Halt keine Volksreden, verschwinde. Ja, also dann... Henry, es tut mir leid. Ist schon gut, Margit. Bis nachher. Idiot. Sag mal, Paul, was ist denn mit dir los? Lass bitte Wasser in die Badewanne. Gerne. Was ist denn das für eine blödsinnige Klimperei? Mr. Fitzgerald gibt für sein Konzert übermorgen, das weißt du doch. Hör mal, Baby, wir sind so eine Art von verlobt. Und da brauche ich keinen dritten Mann dazu. Liebling, glaubst du denn... Okay, ich kann den Burschen nicht ausstehen. Damit basta. Außerdem ist er ein Säufer. Och, und du trinkst nie. Der Unterschied ist, dass ich etwas vertragen kann und ich weiß das. Henry kann nichts vertragen und er weiß es nicht. Das ist stillos. Du hast ja eine heitere Laune heute. Ich habe auch allen Grund dazu. Die Polizei hat sich in mich verliebt. Was? Ja. Na, du hattest mir doch gesagt, dass Wallings heute ans Meer fahren wollte. Ja. Von wem weißt du das eigentlich? Er ist nicht gefahren. Er war zu Hause. Wie ich hinkam, lag er auf seinem Schreibtisch. Tot, erstochen. Um Gottes Willen. Hat dich jemand gesehen? Leider, ich war keine 2 Minuten im Zimmer, da kam die Hausbesitzerin angetanzt. Ich konnte mich gerade noch im Badezimmer verstecken. Sie rief dann den Nachbarn und er hat sofort die Polizei benachrichtigt. Ich habe dann einen kleinen Trick gespielt und konnte verschwinden. Aber was weiter geschehen soll, das weiß der Himmel. Und die Briefe? Die habe ich auch nicht gefunden. Der Schreibtisch war ausgeräumt. Wenn die Briefe jetzt jemand anders hat, was geschieht denn dann? Das wird lustig. Verstehst du nun, dass ich nicht gerade rosigster Laune bin? Das ist ja furchtbar, Paul. Und was machst du jetzt? Jetzt nehme ich ein Bad. Musik. Als ich dann in der Badewanne lag, beschäftigte ich mich ein bisschen mit Denken. Ich bin kein Freund von Zufällen, besonders nicht, wenn sie en gros auftreten. Wallings wollte an diesem Tag ans Meer fahren. Zufällig hatte er es nicht getan. Zufällig war jemand vor mir bei Wallings gewesen und hatte ihn ermordet. Zufällig mit meinem Messer und zufällig hätte ich auch ein sehr gangbares Mordmotiv gehabt. Wallings hatte mich nämlich erpressen wollen. Er war früher Anwalt gewesen und ich sein Klient. Er hatte noch zwei Briefe von mir, die er zu Geld machen wollte. Wegen der Briefe war ich ja in sein Nest geklettert. Aber nun war er zufällig tot. Die Briefe waren zufällig fort und zufällig kam auch diese Mrs. Chataway ein paar Minuten nach mir ins Zimmer und entdeckte die Leiche. Und plötzlich wurde mir eines klar. Noch einen Zufall konnte ich nicht riskieren. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich mich beim Abtrocknen beeilt habe. Scotland Yard, Kriminalinspektor Carter. Sie suchen doch einen Mörder. Ja. Wissen Sie etwas von ihm? Ein wenig, Herr Inspektor. Wo sind Sie? Können Sie hierher kommen? Nein, tut mir leid. Aber der Mörder heißt Cox. Paul Cox. Wohnt in Hempstead, 23 Henriettenstraße. Er ist jetzt zu Hause. 23 Henriettenstraße. Dürfen wir näher treten? Ja, bitte. Okay. Aber Sie werden nicht viel Glück haben. Mr. Cox ist nämlich... Erzählen Sie mir nicht, dass Mr. Cox nicht da ist. Da liegt der Zylinder und die Kaminbürste. Ich vermute, er nimmt gerade ein Bad. Wo ist das Badezimmer? Dort. Collins. Herr Inspektor. Beobachten Sie mit zwei Mann das Haus von draußen, dass er uns nicht durch das Fenster entwischt. Jawohl, Inspektor. Sagen Sie ihm bitte, dass ich ihn sprechen möchte, Miss Simmons. Ja. Paul? Paul, das sind drei Herren, die dich sprechen wollen. Paul? Hörst du mich? Paul? Er antwortet nicht. Moment. Mr. Cox? Aufmachen! Polizei! Aufmachen! Und versuchen Sie nicht, durch das Fenster zu steigen. Das Haus wird von draußen bewacht. Öffnen Sie die Tür, Cox. Herr Inspektor. Sie, Collins? Jawohl, Herr Inspektor. Das Fenster war offen und da bin ich hineingeklettert. Aber von einem Mr. Cox ist weit und breit nichts zu sehen. Miss Simmons? Ja? Wo ist Mr. Cox hingegangen? Herr Inspektor... Selbst wenn ich es Ihnen verraten wollte, könnte ich es nicht. Ich weiß es nicht. Miss Simmons, was halten Sie von einer kleinen, gemütlichen Plauderei? Ja, dabei können Sie mir vielleicht auch erklären, worum sich das alles dreht. Sie kommen hier herein, machen einen Höllenspektakel. Entschuldigen Sie, wenn wir etwas unhöflich waren. Nehmen Sie doch bitte einen Moment Platz. Danke. Kennen Sie dieses Taschenmesser? Ja. Woher? Es gehört Paul. Ah, das rundet natürlich das Bild sehr schön ab. Was bedeutet das alles? Ist es neuerdings strafbar, ein Messer zu besitzen? Cox ist mit dem Messer etwas leichtsinnig umgegangen. Wir fanden es im Rücken eines gewissen Rechtsanwalts Wallings. Haben Sie was dazu zu sagen? Nein. Es wäre aber ratsam, auch für Sie. Es hat keinen Zweck, Inspektor. Ich kann Ihnen nichts sagen. Ich weiß nichts. Miss Simmons, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass ich eine Klage gegen Sie einreichen kann, wegen Beihilfe zum Mord. Und das ist kein Bluff. Ich meine es ernst. Miss Simmons, wo ist Paul Cox? Wo ist Paul Cox? Ich weiß es nicht. Und wenn Sie mich noch 100-mal fragen, ich weiß es wirklich nicht. Naja, vielleicht fällt es Ihnen noch ein. Verlassen Sie bitte die Stadt vorläufig nicht, Miss Simmons. Halten Sie sich zu unserer Verfügung. Sie können weiter klimpern, Mr. Fitzgerald. Die Polizei macht sich auf die Socken. Haben Sie etwas hören können? Wenig. Komische Wände hat dieses Haus. Wenn es sich um Ihr Klavierspiel handelt, dann scheint überhaupt keine Wand da zu sein. Aber wenn man von hier ein Gespräch bei mir drüben abhören will... Mr. Cox? Ja? Es stimmt doch etwas nicht mit Ihnen. So? Kann ich Ihnen vielleicht, ich meine, wenn ich Ihnen einmal einen Gefallen tun kann, Mr. Cox, Sie wissen ja, wo ich wohne. Dankeschön. Und ein Telefon habe ich auch? Ja, ich weiß, danke. Dankeschön. Und nun sehen Sie einmal nach, ob die Polizei schon weg ist. Ja. Na, die Luft ist rein. Ja, da kommt ja Pitt. Himmel, wie der wieder aussieht. Kann ich hier hinten hinaus? Pitt braucht mich nicht zu sehen. Ja, bitte kommen Sie doch hier. Und wie gesagt... Hallo, Papa. Tag, Pitt. Sag mal, musst du immer im größten Dreck spielen, was? Marsch in die Badewanne. Du, Papa, hast du die Polizeiautos gesehen? 2 Stück, ganz neu. Was habe ich gesagt? In die Badewanne. Also? Du, ich muss dringend Mr. Cox etwas sagen. Ich bin gleich wieder da. Zuerst in die Badewanne und zwar Tempo. Ach... Das war furchtbar. Inspektor Carter hat sogar gesagt, er könne mich verhaften. Ja, beruhige dich, Baby. Wir kommen schon wieder aus der Klemme heraus. Paul? Ja? Kannst du mir sagen, warum? Was? Warum hast du es getan? Was? Warum hast du Wallings umgebracht? Du bist ja lustig. Ich hab dir doch gesagt... Ich weiß ja, dass Wallings ein Schuft war. Ein billiger, gemeiner Erpresser. Sicher ist es ganz gut, dass er tot ist. Aber... Paul, hast du dir überlegt, was daraus werden kann? Mord ist Mord. Wie kommst du denn auf die Idee, dass ich ihn erstochen habe? Der Inspektor hat mir die Mordwaffe gezeigt, es war dein Taschenmesser. Das ist ja die Schweinerei, aber es ist doch kein Beweis, dass ich ihn auch umgebracht habe. Einen besseren Beweis kann man sich wohl kaum vorstellen. Aber Baby, ich habe doch das Messer vor 2 Tagen verloren. Habe ich es dir nicht gesagt? Ach ja, jetzt, wo du es erwähnst, erinnere ich mich... Da muss also jemand das Messer gefunden haben und... Genau. Aber wer? Ja, wenn wir das wüssten. Oh, Paul, ich bin so froh. Ach. Ja, froh, dass du es nicht warst. Oh, Baby. Ja, ich hatte es tatsächlich geglaubt. Aber jetzt muss ich schnell Inspektor Carter anrufen und ihm sagen, dass du das Messer verloren hast. Ja, es ist vielleicht besser, du gehst zu ihm. Du wirst ihn ein bisschen überreden müssen, dir zu glauben. Ja, du hast recht. Ich nehme an der Ecke ein Taxi und bin gleich wieder da. Bis nachher, Paul. Auf Wiedersehen, Baby. Eine schöne Geschichte ist das. Was hat sie wohl jetzt wieder vergessen? Pitt, du, was willst du denn? Guten Abend, Mr. Cooks. Ich wollte schon vorhin kommen, aber ich musste erst warten. Aha, ja. Wolltest du mir das erzählen? Nein, ich wollte nur fragen, ob Sie Ihr Messer wiederbekommen haben. Mein Messer? Ja, Ihr großes Taschenmesser, das Sie mir einmal gezeigt haben. Was weißt du von meinem Messer? Ich habe es doch gefunden. Was? Ja, im Garten. Und was hast du damit gemacht? Ich habe gedacht, wenn es da draußen liegt, kann es doch rosten und... Wem hast du es gegeben? Miss Simmons natürlich.